I will quickly talk about two things before we close. One is about our blessing the house of God. Ich werde über zwei Sachen sprechen, bevor es heute meine beenden, also die Predigt. Das eine ist Gottes Haus segnen. And the other is about the water baptism and other that you spoke about in your Bible, in our Bible studies. Das andere ist über die Wassertaufen, andere Äußerlichkeiten, über die wir gesprochen haben in der Bibelstunde. I know you already know some of them. Ich weiß, dass einiges davon schon wissen. But you need a reminder. Ihr müsst doch mal erinnert werden. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The Lord loves a cheerful giver. Der Herr liebt einen herzlichen Geber. You know, a cheerful giver. Ein herzlicher Geber. To give in love. In Liebe zu geben. If you give in necessity. Wenn du aus Zwang gibst. If you give as a matter of force. Wenn du gibst als Pflichtgefühl. You know, it can help me. Das kann mir helfen. Because it is plus to me. You are giving me. Du gibst mir das Geld. But for you aber can only have true love. Dir bringt es nur etwas, wenn du durch Liebe gibst. The reward can only come to you through love. Diese Belohnung kommt zu dir nur durch Liebe. You know, Jesus talked about it. He said, for my sake and the gospel. Jesus hat gesagt, meinetwillen und des Evangeliums willen. You see, that is for his sake, for his love. Wegen seiner Liebe. He's talking about God is love. Gott ist Liebe. Jesus is love. Jesus ist Liebe. You see, for love's sake. Der Liebe willen. That is where the hundredfold is. Und das ist auch hundertfältig. You know, giving us, you know, sometimes we don't even know how we give as grudging. You see, in grudging and in necessity, you see. If look at, let's go to 2 Corinthians 9. 2 Corinthians 9. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians 9. There was a time Nathaniel and Ogiva, when they were here. Es gab eine Zeit, als Nathaniel und Ogiva hier waren. You know, when they were here, sometimes, because they're normally even help in the house, the money for the house. Sie haben geholfen für uns unterstützt bei dem Zahlen vom Haus. They normally pay some money to our account. Sie zahlen normalerweise Geld in unser Konto. And sometimes they cannot pay. Und manchmal konnten sie es nicht zahlen. But I told them, I said, concerning the house, there's no problem in it at all. Ich habe gesagt, wegen dem Haus ist kein Problem. You know, if you are owing the house, you can pay later. Wenn du dem Haus noch Geld schuldest, dann kannst du es auch später bezahlen. Aber schulde Gott kein Geld. I don't know if you understand. This your money for the house of God. Dein Geld für das Haus Gottes. Don't diminish it. Don't bring it down. Lass nicht zu, dass es weniger wird. Don't instead of it to come down, because that is Satan's plan. Anstatt dass es runterkommt. Instead of it to come down, let it go up. Leg sogar noch einen Zehner sozusagen auf. Don't allow situation to control you. Lass nicht zu, dass Situation nicht kontrollieren. When you are blessing the house of God. Nur das Haus Gottes. I don't know somebody understand. Praise the Lord. Hallelujah. But no, such situation will not control us when we are paying our house bill. Situationen werden uns nicht kontrollieren können, wenn wir unsere Miete zahlen. Die muss gezahlt werden. If your house rent is 500. Wenn deine Miete 500 Euro ist. You will not say because there is no money coming. My wife is no longer working. Because of that, I'm going to be paying 200 or 300. Wirst du nicht wegen irgendwelchen Bedingungen, wegen Arbeitslosigkeit oder anderen Sachen you pay the full amount. Die Hälfte der Miete zahlen oder nur etwas von der Miete zahlen. Du wirst dennoch die ganze Miete zahlen. You know what we do with God. Aber wisst ihr, was wir mit Gott tun? With God, it's just that of Christ that is the problem for God's children. Das, was an Christus geht, da versuchen wir immer, was wegzunehmen. Und you don't know that is where your source is. Wir wissen ja nicht, dass der Ort, wo unsere Quelle ist. That is your economy. Das ist deine Wirtschaft. The economy of this world does not belong to you any longer. Die Wirtschaft dieser Welt gehört dir nicht mehr. Because the economy of this world is bound to fall. Denn die Wirtschaft dieser Welt ist zum Scheitern verurteilt. It's bound to fail. Sie ist zum Scheitern verurteilt. And that of Christ's kingdom. Aber die Wirtschaft vom Königreich Gottes. I want us to close early today because of the movement. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My wife is not working. Deine Frau arbeitet nicht. So, you know, it's going to affect the blessing of the house. Es wird das Segnen vom Haus Gottes angreifen. Of the house of God, of the house of Gottes. Christ. Where your source of life is. Wo auch deine Lebensquelle ist. You know, if you cannot believe God for just money, how can you believe that He gave that you have a new life? Wenn du Gott dein Geld nicht anvertrauen kannst, wie kannst du dein Leben anvertrauen? If you cannot believe him that he is the provider, wenn du ihm nicht glaubst, that everything that comes from him, das alles von ihm kommt, how can you believe that you are even saved? Wie kannst du dann glauben, dass du errettet bist? How can you believe that your name is written in heaven? Dass dein Name im Himmel geschrieben steht? You know, we deceive ourselves. Wir versuchen uns selbst was vorzumachen. Thinking we are deceiving people. Und denken, dass wir auch Leuten was vormachen können. Oder auch Gott was vormachen können. Second Corinthians 9. 2. Korinther 9. From verse 6. He said, "But this I say: He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." This is the word of God to us. Das ist Gottes Wort an uns. Das aber bedankt, wer kärglich sägt, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Every man, verse 7, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Then he now talks about God here also. He says verse 8. And God is able to make all grace abound towards you. All grace abound towards you. If you take him as number one. Wer der Nummer 1 ist. If he is one, just number. If you value him so much. Wenn du ihn so sehr wertschätzt. If he is the one you value. Wenn er you know, we value our house rent. We don't want the landlord to throw us out. Wir schätzen unsere Miete. Wir wollen nicht rausgeschmissen werden. So that one is a must pay. Deswegen muss es bezahlt werden. But that of God. Aber das von Gott. God can wait. Gott kann warten. That you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. He is the giver. Er ist der Geber. You know, without God, ohne Gott, giving is minus. Ist das Geben ein Verlust? You see, to give is minus. Geben ist Verlust. There's no way you can talk about it without God. Without ohne Gott ist es ein Verlust. But the Bible said it is more blessed to give than to receive. Die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. It takes God to understand it. Es braucht Gott, um das zu verstehen. Without God, there is no doubt about it. Your giving is minus. Ohne Gott stimmt das. Dein Geben ist ein Minus. You better take yourself first without Christ. Ohne Christus schau lieber auch nur auf dich selbst. Und guck, dass du über die Runden kommst. But Christ's kingdom does not work that way. Aber das Königreich von Christus funktioniert nicht so. If you see yourself first, you will go from paycheck to paycheck. Wirst du von Gehalt zu Gehalt leben? You will go. No. You know, it's not God that is punishing you. Es ist nicht Gott, der dich bestraft. Never, he has punished Jesus. Er hat Jesus schon bestraft. There is opposition. Aber es gibt einen Feind. That knows that you obey him. Der weiß, dass du ihm folgst. He knows that once you reject Christ, you obey him. Er weiß, dass wenn du Jesus verachtest, can somebody understand it? Ausblendest. You see, he knows that once you reject, when you say no to Jesus, it's automatic yes to him. Weil du, wenn du ja zum, wenn du nein zu Jesus sagst, sagst du ja zum Teufel. Praise the Lord. Amen. Go to Mark. Let me see. Mark 10. Mark 10. comes to money, wenn es um Geld geht, touch people's heart. Es ist so, es ist etwas, was Leuten sehr nahe geht, ein Herz geht. You know, Satan even know what it is. Der Teufel weiß das. You know, he uses it to wipe Jesus. Er hat doch sogar at the time of temptation. Jesus mit dem Geld versucht. Ja, blöd. He says, if you bow down before me, sag, wenn du dich vor mir niederbeugst, I'll give you the wealth. Werde ich dir den Reichtum geben. He knows what the wealth is. Er weiß, was dieser Reichtum ist. If you bow down, I will give you the wealth. Wenn du dich niederkniest, werde ich dir diesen Reichtum geben. I thank God for Jesus. Ich danke Gott für Jesus. Some of us will fall. Einige von uns würden fallen. We will fall and bow down. Wir würden fallen und uns niederbeugen. For because for us it is better to have the wealth of this world. Und für uns ist es besser, den Reichtum dieser Welt zu haben, to have that of Christ. Als den Reichtum von Christus. Praise the Lord. Halleluja. From verse 17 of Mark 10. Markus 10, Vers 17. He said, when he was... And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, you know, for you to kneel down for Jesus. Dass du dich vor Jesus niederkniest. You know, people in the natural will see it as humble. Natürlich würden Leute sagen, das ist demütig. I don't know if somebody is understanding me. You know, that is somebody who has been see it as humility. Das ist Demut. Das ist ein Mensch. You know, the natural humility. Die natürliche Demut. You know, he knelt down for Jesus. Trying to deceive, you see. You know how people, you know, they use the natural to deceive. Sie nutzen das Natürliche, um Leute etwas vorzumachen. You better recognize what is not of Christ. Erkenne lieber schnell das, was von Christus ist und was nicht von Christus ist. You see, what is of Christ and what is not of Christ. Christus ist und was nicht von Jesus. You see, the natural humility. Die natürliche Demut. He knelt down before Jesus and asked him, good master. You know, good master. Guter Meister. I call him good. Ich nenne ihn gut. But am I ready to see him, to believe that he's really the good master? Aber bin ich wirklich bereit, ihn als den Meister zu sehen? Am I ready to see him as God? Bin ich bereit, ihn als Because Gott it's only God that is good. Weil nur Gott gut ist. You know, we can say things, but our heart is so far from him. Wir können Dinge sagen, aber unser Herz ist so weit weg von so ihm. So also we can praise the Lord. Halleluja. So also we can bless the house of God. Genauso können wir Gottes Haus segnen. But our heart is so far from him. Aber unser Herz ist so weit weg von ihm. He loves a cheerful giver. Er liebt einen fröhlichen Geber. A cheerful giver is somebody that situation will not control. Jemand, der situationsunabhängig gibt, egal für welche Situation. Er you know, no situation can control you. Situation kann ich kontrollieren. You know, I don't have money. You know, at this time I don't have ich habe zurzeit kein Geld. You know, that is what you know. That is what you believe. Das ist das, was du glaubst. You see, as a man thinketh in his heart, so also, wie ein Mensch you denkt, know, yeah, you wonder why you don't even have. Und dann fragt man because you already believe you don't have. Weil man schon glaubt, dass man nichts hat. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. And Jesus, verse 18, said unto him, where callest thou me good? There is not good but one, that is God. Only God is good. God. No. The good of this world, not the difference between the good of this world Kein and the Unterschied good of zwischen God. Guten dieser Welt und Guten von Gott. The good of this world is designed to steal, to kill and to destroy. Das Gute dieser Welt ist da, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. The motive is so evil. Das Motiv ist so bösartig. Verse 19. Vers 19. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not be a false witness. Defraud not. Honor your father and mother. You see, no, he just gave him the fruit. Er hat ihm die Frucht gegeben und nicht die Wurzel. He gave him the fruit. Er hat ihm die Frucht gegeben. You see, the fruit is just, these are the fruit. Das ist die Frucht. All these are the fruit. Das alles that we are after the root. Aber uns geht es um die Wurzel. Because without Jesus, you cannot even fulfill this. Denn ohne Jesus kannst du das alles without gar nicht. Without the root, you cannot fulfill the fruit. Ohne Wurzel kannst du die Frucht nicht erfüllen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. To help us to read verse 20. Markus 10, Vers 20. Lehrer, antwortete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. He obeyed all, but for all he was not still saved. Er hat alles gehalten, aber dennoch nicht. You know, you can obey the fruit, but you are never saved. Can you get it? Can somebody understand me? You see, praise the Lord. Hallelujah. You see, said and he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. He observed all, upon all. Dennoch. He was not still saved. War er trotzdem nicht wiedergeboren? Because the Savior is not in the fruit, but in the root. Weil die Wurzel, Jesus als Retter zu akzeptieren, liegt nicht in der Frucht, sondern in der Wurzel. You see, the root itself is Christ. Die Wurzel selbst ist Christus. The Savior. Ihn als Retter zu akzeptieren. Lord, your focus is so much on the fruit. Ja, viele haben ihren Fokus auf die Frucht. You see, he observed all upon all. Er hat alles eingehalten. Then Jesus, beholding him, loved him. You know, we love them. Wir lieben sie. If I love you, I will tell you the truth. Aber wenn ich dich liebe, werde ich dir auch die Wahrheit sagen. I will not tell you the lies of Satan. Ich werde dir nicht die Lügen vom Teufel sagen. I will not tell you the trick. Ich werde dir nicht die Tricks. You see, I will not listen to the lies of Satan. You see, because if, you know, I know that by telling you the truth might even offend you. Ich weiß, die Wahrheit zu sagen wird dich vielleicht verletzen. You can even because of that hate me. Es wird vielleicht sogar dazu führen, dass du mich hasst. Like Paul said. Paulus gesagt, have I become your enemy because I tell you the truth? Bin ich jetzt so ein Feind geworden, weil ich die Wahrheit sage? Have I become your enemy? Bin ich jetzt euer Feind? Because I tell you the truth. Weil ich euch die Wahrheit sage. Then Jesus beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest, go your way, sell whatsoever then thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, because there is the kingdom economy. Weil es gibt die Wirtschaft des Königreichs. You see, they are, you know, everything here, they are fake. Alles hier ist falsch. The written is in heaven. Aber das Wahrhaftige. There is kingdom economy. That's economy of Christ. Es gibt die Wirtschaft von Christus. You know, people are saying, bless me, bless me, bless me. Leute sagen, segne mich. If you don't have any money in the bank, will you go to that bank and withdraw? Aber wenn du kein Geld hast in dieser Bank, dann kannst du auch kein Geld abheben von dieser Bank. He said, go and sell everything and give to the poor. Then you will have treasure in heaven. Verkaufe alles, was du hast, und dann wirst du auch Schätze im Himmel haben. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, beholding him, loved him. And said, you know, we tell them the truth in love. Wir sagen in die Liebe. You know, we tell them the truth in love. Wir sagen in die Weite. We know they might not even accept it. Wir wissen, dass sie es vielleicht akzeptieren. They might even go away, but you know, and start to have other things in mind. Wir werden vielleicht anderes im Sinn haben. But our focus is the truth. Aber unser Fokus ist die Wahrheit. So tell them Christ. Ihnen Christus zu erzählen. Because Christus zu erzählen, we love them. Weil wir sie lieben. That Jesus opposing, beholding him, loved him. And said unto him, one thing thou lackest. You lack just one. Eins fehlt dir. You know you have obeyed all. Du hast alles befolgt. But this very one, you lack it. Aber dieses eine fehlt dir. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22. And he was sad at They're saying, sad. You know, when money, when you talk about money, people are sad. Wenn du über Geld sprichst, sind die Leute traurig. I can see the sadness in people's hearts right now. Here, right now. Ich sehe die Traurigkeit im Herzen. You know, der Menschen. You talk about money, people are sad. And when you talk about healing, they are not sad. Wenn du über Heilung sprichst, sind when you talk about problems, you know, money coming from the Lord. You see protection from the Lord, they are never sad. Schutz, but when you talk about money, sind die Leute glücklich, aber wenn über Geld spricht, das ist man traurig, weil da unser Herz ist, da ist ihr Schatz. You knock, you just, you see, you don't touch your heart. Du hast ihr Herz berührt. The heart of man. Das Herz der Menschen is money. Ist Geld. People sell their heart to get money. They sell their soul. To get money. Leute verkaufen ihre Seele für Geld. They sell their soul. It doesn't matter where I go after dead. When I'm dead, it doesn't matter. Nach dem, ihrem Tod. You see, it doesn't matter. Just I don't want to enjoy right now. Sie wollen hier und jetzt das Leben genießen. You know, like Jacob and Esau. Wie Jakob und Esau. He was so hungry. Er war so hungrig. He sold his birthright. Er hat sein Geburtsrecht verkauft. So hungry. I want to be satisfied right now. Jetzt zufriedengestellt. You see, I don't care about tomorrow. Mir ist der morgige Tag egal. He regretted it. Aber später hat er das bereut. Er hat geweint. To get it back is impossible. Weil er konnte es auch nicht mehr zurückbekommen, das Geburtsrecht. Praise the Lord. Halleluja. That's the same thing we are doing today. Das ist das Gleiche, was wir heute tun. And he was sad at that saying. And went away grieved, for he had great possessions. You know, this man never believed he even had great possessions. Dieser Mann hat noch nicht mal geglaubt, dass er großen Besitz hat. You know, it's never enough in the natural world. Natürlich ist es niemals genug. For the natural man. It's never enough. Es reicht nicht. You know, if there is never enough, if it was enough, David will not take Uriah's wife. Denn wenn der Mensch mal genug wäre, it is never enough with the flesh. Dann hätte David nicht Uriah's Frau. He said, I need more, I need more, I need more. It's always more, more. Man will immer mehr. To take only one with somebody else and take it and use it to join yours, you see, it's never enough for the natural man. Dem natürlichen Mensch ist das, was er hat, niemals genug. Er will immer mehr. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Vers 23. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Beziehung mit dem wahrhaften Gott zu haben. To be able to call God your father. In der Lage zu sein, Gott dein Vater zu nennen. To be able to depend on God. Dich auf Gott zu verlassen. To be able to trust Christ. Christus zu vertrauen. How hard. Wie schwierig das sein wird. And the disciples were astonished, verse 24, at these words. But Jesus answered again, and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? Die Jünger waren erstaunt über seine Worte. The question is, how do you trust in riches? Die Frage ist, wie vertraust du auf Reichtümer? It is when situation control you. Wenn Situation dich kontrolliert. You know, this situation control us a lot. Situation kontrollieren uns. You know, we are I have, you know, I can say, okay, this month, this is what I have been. So I've been blessing the house of God, and I will keep on blessing. And this month, I'm going to bless with such and such money. But problem comes. You know, that problem will take away the truth. The truth that I have already. And you see, I will just embrace the lies of Satan. Die Wahrheit, die man empfangen hat, lässt sich das wegnehmen durch Probleme, durch Sachen, die auf einmal anfallen. Und man fängt an, nicht mehr nach dem Geist zu wandeln, sondern nach dem Schauen, nach dem Fleisch. Those that trust in riches, die nach dem, to enter into the kingdom of God. Ihr Reichtum vertrauen. You see, here it's not talking about those that have money. Hier geht es nicht um die Leute, die Geld haben. If you trust in riches, sondern die Leute, die auf ihr Reichtum vertrauen. You know, those that don't even in the natural world, those that don't even have money, they trust in riches more than those that have money. Bei der natürlichen Welt vertrauen sogar arme Leute umso mehr auf ihren Reichtum, auf das Kleine, was sie haben. You know, the instead of taking my money, just kill me. Anstatt das Kleine, was ich habe, zu He's nehmen, not talking about having a lot of money. Es geht nicht nur um die reichen Menschen. He's talking about you trusting that money. Es geht um money. Jeden Menschen, der auf sein Geld, auf das Kleine oder das Große, was er hat, sich verlässt. When it's all about situation. Wenn es hier nur um Situationen you geht. You see, it's when situation, whatever situation say that you listen to. Das, was Situation sagt, danach handelst du. It's this world directs your life. Das dirigiert dein Leben. It's the world. You know, Christ is your life. Christus ist dein Leben. And you know, your blessing is kingdom. Und sein Königreich zu segnen. You see, your situation is what control your blessing is kingdom. Und leider lassen wir uns von Situationen kontrollieren und das control your life. Greift das Geben an. Because Christ is your life. Und das greift unser Leben an, weil Christus unser Leben ist. We are now of his kingdom. Wir gehören jetzt zu seinem no Königreich. Longer of the natural kingdom. Nicht mehr zu dem natürlichen Königreich. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Then he said in verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying, among themselves, who then can be saved? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen zueinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? This will tell you that when you are blessing the house of God, you are not even the one doing the job. Allein das zeigt dir, dass wenn It's du das Haus Gottes segnest, because the natural bist nicht du, der das Bist du die Person, die das tut, weil der natürliche Mensch konnte das niemals tun. Er konnte niemals geben. Aus sich selbst heraus. Praise the Lord. Halleluja. Who then can be saved? Wer kann denn errettet werden? Because who then can do this? Denn wer kann das tun? Ohne Christus. For he himself, and you are told, until you see him, you cannot do it. Erst wenn du ihn siehst, kannst du das tun. And Jesus looking upon them said, with men, it is impossible. Mit den Menschen ist es unmöglich. Looking at me is impossible. Auf Menschen zu schauen. Looking at your money is impossible. Auf dein Geld zu schauen. Looking at how you work, how you labor, deine Arbeit that money is impossible. Zu schauen wird es unmöglich machen. Looking at, you know, the time I spent to, you know, to get that money. Auf that die Zeit zu schauen. Hard earned money. You see. Die du gebraucht hast, um dieses hart verdiente Geld zu bekommen, wird es unmöglich machen. Aber wenn du auf Christus schaust, ist es möglich. Then he said, but not with God. For with God all things are possible. You know, this very place we are here. Diese Stelle, in der wir this hier room, sind, dieses Zimmer, these two rooms, diese zwei Zimmer. We know that somebody rented it before. Wir wissen, dass jemand hier früher zu Miete war. Aber wir sind jetzt hier. With God, you know, if it is not Christ, it's never possible for me to be here. Wenn es nicht Christus wäre, dann könnte ich niemals hier sein. It's impossible. Es wäre unmöglich. For me to leave it. You see, just. Einfach die zwei Räume offen zu lassen, ohne dass hier jemand zur Miete ist. You know. It is impossible with man. Für den Menschen ist es unmöglich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And Jesus looking and said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Then Peter began to say unto him, lo, we have left all and have followed thee. We have left all. Wir haben alles verlassen. And follow, you know, can you see the fear? Um dir zu folgen. Upon, so we have left all, we have followed it, and we are not still safe. Upon all, we are not still safe. Und dennoch sind wir nicht errettet. But Jesus said, and said, verily I say unto you, there is no one, no man, that have left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for men's sake, and the gospel, 30, and he shall receive 100-fold, now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecution. Praise the Lord. Hallelujah. If you really live them for Christ's sake, nur das wirklich alles für Christus if you really let them go, because of Jesus. Wenn du das wirklich loslässt wegen Jesus. It's not, can you see, it's not because of flesh. Nicht wegen dem Fleisch. You know, it's not leaving them to go for the love of this world. Du verlässt das nicht wegen der Liebe dieser so Welt, that they praise you. Damit du gefeiert wirst dafür. Und nicht Jesus they see you as a good man. Du siehst, du wirst dann als der Wohltäter ansehen. Weil reiche Leute, die ganzen, die Reichen dieser Welt, die Prominenten, sie geben auch. Sie spenden Geld an arme Leute, sie adoptieren Kinder. But not for Christ's sake. Aber nicht um Christus willen. For their own sake. Mir für ihren eigenen for Zweck. Evil sake. Für einen bösartigen whatever Zweck. Whatever is not of Christ is evil. Ist immer nicht von Christus, ist es bösartig. Praise the Lord. Halleluja. But he shall receive 100-fold now in this time. How is it? You know, Jesus never lied. Jesus hat nicht gelogen. He is not a man that should lie. Er ist kein Mann, der lügt. Er ist kein Mensch, der lügt. You know, we always expect it immediately. Wir erwarten die Resultate. I paid 100. Ich habe 100 gegeben. So I have to receive 100 fold. Deswegen muss ich auch 100 fold empfangen. This month. Diesen Monat. You know, they asked Jesus. Sie haben Jesus gefragt. You know, in Acts. Go to Acts 1. Acts, the book of Acts. Apostelgeschichte 1. I did not want to even go further with a bit. Let's just quickly round up. Amen. Amen. From verse, verse 6 and 7. Apostelgeschichte 1, 6 und 7. He said, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? He's talking about the reward. Er spricht über die Belohnung. The reward. Will you restore again the kingdom to Israel, the kingdom of God? To Israel. Your victory is the kingdom of God. Dein Sieg ist der König, your ist wealth Königreich is the kingdom of God. Dein Reichtum ist das Königreich Gottes in der Manifestation. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season. You know, we want to know this time of the reward. Wir wissen, wir wollen die Zeit der Belohnung. You know, I've been sorry for long, no reward. So lange gesehen, es gab keine Belohnung. You know, we don't even know what the reward is. Wir wissen gar nicht, was die Belohnung ist. Praise the Lord. Halleluja. The reward is not about, you know, if you leave mother, it's not about having 100 mothers. Es geht nicht darum, 100 Mütter auf einmal zu haben, wenn du eine Mutter verlässt. So also, it's not about when you leave 100 euros, it's not about 100-fold money, you see? Oder wenn du 100 Euro gibst, dass du dann auf einmal 100 fällst. Christ's kingdom is greater than 100-fold money. Weil das Königreich Gottes ist größer als dieses Geld. I don't know if you understand me. Praise the Lord. Halleluja. You know, we don't know what the reward is. He says it's not for us to even know it. Es ist nicht an uns, es zu wissen. But you just believe. Du glaubst einfach nur. Can you get it? Ja. Praise the Lord. Halleluja. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season which the Father had put in his own power. Praise the Lord. Hallelujah. Go back to Mark 10. Marcus 10. Verse 30. But he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution and in the world to come eternal life. You know, we want to have everything from Christ. Wir wollen alles von Christus haben. We don't want to trust him. Aber wir wollen ihm nicht vertrauen. We don't want, you know, according, like, just like the word they always say, you want to eat your cake and have it. Du willst deinen Kuchen essen und ihn aber trotzdem noch haben. You see, your cake is already in your stomach. Du hast ihn schon gegessen, er ist weg. You cannot have it in your bare hands. Du kannst nicht wieder haben. That's what we plan. Aber das planen wir. You see, Lord, protect me, protect my family, protect me. You see, protect my family. You see, sorry, you know, better don't have relationship with you. Don't believe God, don't trust him. Wir haben keine Beziehung mit ihm, wir vertrauen. You see, don't be there for him. Wir sind nicht da für ihn. I don't need to have him, to value him. I don't value him. Ich schätze ihn nicht wert. Doesn't work that way. Also funktioniert das it nicht. Can never work for you. So kann das niemals funktionieren. Praise the Lord. Hallelujah. With persecution and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last, and the last first. You have experienced it a lot. You see, the last will come in first. It's not those that are praising God now. It's how you can end it. Es geht nicht um die Leute, die jetzt Gott preisen. Wie ziehst du das durch? He's not giving today. Nicht das Geben but heute. Can you continue? Aber kannst du weiter? He's not blessing today. Can you continue blessing? Das kannst du weiterhin sichern. Praise the Lord. Halleluja. He said, but many that are first shall be last. And the last first. Amen. Amen. You know, I wanted us to go to that of Zacchaeus. Ich wollte, dass wir uns Zacchaeus angucken. That Jesus called. Den Jesus gerufen hat. Let's go there. Luke 19. Lukas Amen. 19. Praise the Lord. Halleluja. We'll quickly read from this one. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little in stature. This man was a rich man. Dieser Mann war reich. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you bring in necessity, wenn du aus Zwang, if you bless in necessity, wenn du aus Zwang, you see, in force, it will bless me. Wird es mich segnen? I'm blessed. Ich bin dann gesegnet. But you will not be blessed. Aber du bist dann nicht gesegnet. Because it is not out of the love of God. Weil es nicht aus der Liebe Gottes passiert. If I know, if my telling you the truth is not because of me, but because of you. Ich sage euch die Wahrheit nicht wegen mir, sondern wegen euch. You know, when I tell you the truth, it's as if I want to have more. Wenn ich euch die Wahrheit sage, es scheint so, als ob ich mehr habe. Paul said, I have learned to live without, and I've learned to live with much. Paulus sagt, ich bin schon daran gewöhnt, mit viel zu leben und auch mit wenig auszukommen. Praise the Lord. Halleluja. Then let's come to this man, this little man. Jesus looked up and called him. And when Jesus came to the place, he looked up, verse 5, and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. And he made haste and came down and received him joyfully, with joy. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. This is a man that Jesus did not even talk about money. Das ist ein Mann, der manchmal über Geld gesprochen hat. If you can remember that good master, the man, that's the good master that we have just read. Jetzt zum Beispiel dieser Mann, der gute okay. Meister gesagt hat. You know, Jesus have to remind him of money. Jesus musste ihn an das Geld erinnern. He have to remind him of blessing, of give, of the kingdom of economy. Er muss ihn erinnern an das Königreich. But this man, dieser Mann hier, er muss nicht erinnert werden. Can you get it? No remind you know some until you preach it they never get they are not there. Einige Leute erst wenn du das predigst dann. Once you preach it then they are forced. Erst wenn du es predigst dann sind sie gezwungen darüber nachzudenken. Ah. It's not for my sake. Es ist nicht um meinen Willen. Sondern um Christus Willen. It's for your sake. Es ist um euren Willen. I'm already blessed. Ich bin schon gesegnet. You're blessing the house or not? Ob ihr das Haus Gott segnet oder nicht, das ist mir egal. But for your sake. Aber um eure Willen. Praise the Lord. Halleluja. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, verse 9, look at what Jesus said. Jesus said, this day is salvation come to this house. For so much as he also is a son of Abraham. You know, Jesus don't love what he said. Jesus hat das geliebt, was er gesagt hat. He did not wait for me to remind him of the kingdom. Er hat nicht darauf gewartet, dass ich ihn daran erinnere, an das Königreich. Praise the Lord. Halleluja. This man, you know, Jesus said, this day salvation come to this house. Heute kommt die Erlösung in dein Haus. You know, it's the, you know, some you don't, you just have to push them. Einige musst du zu. You have to remind them. Erinnern. You see, you just have to keep on telling them. This month you will say it. Next month you will say it. Monat. You know, we... Praise the Lord. Hallelujah. He said, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Let me leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If I keep on noticing that you sow out of necessity, wenn mir auffällt, dass du irgendwie aus Zwang oder aus Pflichtgefühl gibst, dann werde ich das, was du mir gibst, nicht annehmen. Ich werde es dir zurückgeben. Es ist besser, dass du gar nicht siehst. Es ist besser, dass du das Haus Gottes nicht siehst. You see, I just gave it back to you. Gib dir das zurück. You know, if you want to trust the natural. Wenn du dem Natürlichen vertrauen willst, dann vertraue dem Natürlichen. If you want to trust Christ, trust him. Aber wenn du Christus vertrauen willst, dann vertraue Christus. Don't be in between. It's not you are not here, you are not there. Sei nicht dazwischen. And when things are not working for you, you are the first to complain. I don't know if somebody can understand me. Praise the Lord. Hallelujah. You are the first to complain. Du bist der Erste, der sich beschwert. Again, Ogevan, Nathaniel. You know the house money. There was a time they were not able to bring it. I said, it doesn't matter. You can just be writing it down. Anytime you have, you can bring it. But that of Christ's house, don't miss it. Ich habe meinen Kindern damals gesagt, ihr unterstützt das Haus hier monatlich mit einem Betrag und wenn ihr das aber nicht schafft, ist es nicht schlimm, aber das Geben in der Gemeinde, das bitte versäumt das nicht. Gib Because bitte. That is your source. Weil das eure Quelle ist. You see, that is where your victory is. Das ist euer Sieg. Your victory is not about the house money. Euer Sieg ist nicht your victory is Christ's economy, Christ's kingdom. In dem Helfen oder Unterstützen von dem Haus, why, sondern you know, dem Königreich Gottes. The da, truth sometimes can be so bitter. Die Wahrheit kann auch bitter sein und schmerzhaft sein. Uns gefällt das nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then, baptism of, what do you call it? Water baptism and all the ceremonial activities. Thank you. Jetzt möchte ich über die Wassertaufe und alle anderen Äußerlichkeiten sprechen, die religiösen Menschen immer sehr wichtig sind. Praise the Lord. Halleluja. We are after the roots and not after the fruit. Uns geht es um die Wurzel und nicht um die Frucht. Die Wurzel ist Jesus Christus selbst. All this water baptism, die Wassertaufe. It's like just even praying the prayer of born again. Ist genauso wie das Erlösungsgebet einfach. You see, you know, when you pray the prayer of born again. Wenn du das Erlösungsgebet betest. You know how many people have prayed that prayer and they are not even have a relationship. Wissen wie viele Leute dieses Gebet nachgebetet haben, aber haben sie Christus verweigert. They were filled with the Holy Ghost. Christus nicht mehr. And that's why it's not about the ceremonial service. It's not about the flesh. That is flesh. Deswegen, es geht nicht um das Äußerliche, es geht nicht um das Fleischliche, um das, was man gesagt hat, sondern es geht um den Geist, was in meinem Herzen passiert. Praise the Lord. Halleluja. We stop there. Amen. Amen. For today. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Please, if you have any question, you can ask.